Erst nach etwa einem Monat griff Nahas, der Ammoniter, Jabes in Gilead an und belagerte die Stadt. Deshalb schickten die Bürger von Jabes eine Nachricht an Nahas und sagten, schließe einen Vertrag mit uns, dann werden wir uns dir unterwerfen. Zweiter aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen, ich werde nur dann einen Vertrag mit euch schließen, wenn ich jedem von euch das rechte Auge aussteche. Das wird eine Schande für ganz Israel sein. Dritter daraufhin sagten die Anführer von Jabes zu Nahas, gib uns 7 Tage Zeit, damit wir Boten durch ganz Israel schicken können. Wenn uns dann niemand hilft, werden wir uns dir ergeben. Vierter als die Boten nach Gibea, der Stadt Sauls, kamen und den Menschen ihre Bitte erzählten, weinte das ganze Volk laut. Fünfter Saul kam gerade vom Feld nach Hause, wo er seinen Rindern gefolgt war. Er fragte, warum weint das Volk? Dann erzählten sie ihm von der Not der Leute von Jabes. Sechster als Saul das gehört hatte, kam der Geist Gottes über ihn, und er wurde sehr wütend. Siebter Saul nahm 2 Rinder, zerstückelte sie und schickte die Teile mit Boten durch ganz Israel. Er ließ sagen, wer Saul und Samuel nicht folgt, dessen Rindern wird dasselbe passieren. Deshalb bekamen die Menschen große Angst vor Gott, und sie zogen alle zusammen aus, als wären sie ein Mann. Achter als Saul die Männer in Besek zählte, waren es 300.000 Israeliten und 30.000 Judäer. Neunter dann sagte Saul zu den Boten, sagt den Männern von Jabes in Gilead, morgen früh, wenn es heiß wird, bekommt ihr Hilfe. Die Boten gingen zurück, und als sie den Bürgern von Jabes die Nachricht brachten, freuten diese sich. Zehnter daraufhin sagten die Bürger von Jabes zu Nahas, morgen werden wir uns euch ergeben. Dann könnt ihr mit uns machen, was ihr wollt. Elfter am nächsten Morgen teilte Saul das Volk in 3 Gruppen. Sie griffen das Lager der Ammoniter in der frühen Morgenstunde an und besiegten sie, bis es heiß wurde. Die Überlebenden zerstreuten sich so sehr, dass nicht 2 von ihnen zusammenblieben. Zwölfter danach fragte das Volk Samuel, wer hat gesagt, dass Saul nicht unser König sein soll? Bringt sie her, damit wir sie töten können. Dreizehnter aber Saul antwortete, heute soll niemand sterben, denn der Herr hat Israel heute den Sieg geschenkt. 14. Samuel sagte zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort Sauls Königtum bestätigen. 15. So zog das ganze Volk nach Gilgal, und dort machten sie Saul vor dem Herrn zum König. Sie opferten dort Friedensopfer für den Herrn, und Saul sowie alle Männer Israels waren sehr glücklich.